aus Neimacht dir. Hoi, hoi, wie es wimmt dir, als wieder soll es sein, wie es ist gewesen. Wenn du's Leben sorglos frei, komm zurück aufs Neu, hoi, wie schön wohl du sollst gewesen. Wenn schaff ich das Angefühl, wo's es Mund in Herzen still, wenn Kind weiß und es bleibt in dein Sekunden. Das ganze Leben geht es mit, auf ein jeden dritten Schritt, man fühlt die Bängschaft stärker mit der Jugend. In der Fremde, in der Weih, die denkt noch nur der Hellisch, liebe Leih, du in Dorf, auf jeden Morgen. Noch ein warm, freundlicher Wort. Hoi, hoi, wie es erwähnt dir, das geht in Liebe ständig gedenkt dir. Hoi, hoi, hoi, hoi, wie es tracht dir, wenn das alte geht, der Hosnei macht dir. Hoi, hoi, wie es will sich, als wieder soll es sein, wie es ist gewesen. Wenn du's Leben sorglos frei, hin zurück aufs Neu, hoi, wie schön wohl du sollst gewesen. Wieder soll es sein, wie es ist gewesen. Wenn du's Leben sorglos frei, komm zurück aufs Neu, hoi, wie schön.